Ein Engländer auf Deutsch, Peter Gabriel auf seinem deutschen Album, ein anderer auf Französisch, Jimmy Somerville zusammen mit seiner Kollegin June Miles Kingston und ihrer Version des alten französischen Schlagers von Françoise Hardy, Comment te dire adieu. Jetzt ist es genau umgekehrt, die Muttersprache ist Französisch und gesungen wird in Englisch. Man achte auf den Akzent. Hermine Demorian oder einfach nur Hermine, Ermin, hier mit einem Lied von Nick Lowe, mitenthalten auf ihrer Mini-LP The World on My Plates, erschien 1982 auf Crammed Records in Brüssel. Hermine mit I Won't Make It Without You.